Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Heute wieder ganz normal mit einer Begrüßung des Hoaxmasters, meiner Person Alexander. Und natürlich wie immer bei mir meine Partnerin und meine Ehefrau Alexa. Hallo alle zusammen. Ja, heute haben wir eine Folge, die ja durch eine Abstimmung thematisch festgelegt worden ist, durch euch im Forum. Wir beschäftigen uns heute mit dem Kraken. Da kommen wir nachher nochmal ausführlich dann im Thema der Woche zu, was es mit dieser Fabelgestalt oder diesem Wesen aus der Kryptozoologie zu tun hat. Machen wir alles später. Vorab einmal eine Sache, die wir ganz witzig fanden, und wir haben das in den letzten Ausgaben gar nicht mehr angesprochen, weil ich gedacht habe, das macht eh keiner. Aber unser Forum-Mitglied Tarnus hat uns mal ein Audio-Feedback zukommen lassen zur letzten Folge von Hoaxzilla, die gelaufen ist. Und natürlich, wir haben das ja gesagt, bauen wir dieses Audio-Feedback hier bei uns in die Sendung ein. Das haben wir ja auch so angekündigt. Und Tarnus, vielen Dank erstmal dafür, dass du tatsächlich mal das Mikro angeworfen hast. Alex und ich waren ziemlich überrascht, als wir das dann bekommen haben. Ne? Und erfreut, ja. Und sehr erfreut. Und ich würde mal sagen, wir lassen Tarnus mal zu Wort kommen, was er zur letzten Folge, nämlich der Folge über das Bernsteinzimmer, zu sagen hatte. Vor einer Weile bat ich um Audio-Feedback. Ich dachte, ich komme dir mal nach. Und zum letzten Podcast kann ich sagen, er hat mir sehr gut gefallen. Vor allem auch, weil ich jetzt gerade, was Bernsteinzimmer angeht, nicht unbedingt so bewandert bin. Ein paar andere Themen liegen mir da, also die ihr behandelt habt, lagen mir dann doch näher. Also daher fand ich das relativ interessant. Und auf jeden Fall auch danke von mir für eure Arbeit. Und ich hoffe, dass es noch eine Weile weitergeht. Mit freundlichen Grüßen, Tarnus. Ja, Tarnus, vielen Dank dafür, dass du uns das mal hast zukommen lassen. Und natürlich freuen wir uns sehr darüber, dass du ein positives Feedback abgegeben hast. Das ist natürlich für uns dann auch viel angenehmer. Nochmal an alle der Aufruf. Also, wenn ihr eure Stimme auch mal im Hoaxzilla hören wollt, macht eine Aufnahme. Tarnus hat es perfekt gemacht, hat uns eine MP3-Datei geschickt, die war dann nicht so groß. Und schickt eure Aufnahme an unsere Internetadresse info@hoaxzilla.de. Und dann könnt ihr theoretisch, wenn ihr daran Interesse habt, dann auch mal eure Stimme hier bei Hoaxzilla hören. Natürlich fragen wir auch immer nochmal nach, ob ihr wirklich damit einverstanden seid, dass wir das veröffentlichen. Versteht sich von selbst, denn ist ja nicht jeder so wahnsinnig wie Alexa und ich und möchte seine Stimme ständig irgendwie im Internet irgendwo sehen. Vielleicht noch ein Hinweis, weil ich habe mich da kürzlich jetzt, wir waren ja im Urlaub und ich habe das nur überflogen, habe mir das jetzt mal in Ruhe angeguckt, den Bereich Off-Topic bei uns im Forum, um mal so ein bisschen nicht skeptisch zu sein im Moment, aber wir haben so einen Bereich YouTube-Videos eingestellt und es gibt da einen Unterbereich sonstige Videos, und der Stefan, einer von unseren Hörern der ersten Stunde sozusagen und auch schon längeres Forenmitglied, hat im Bereich Kult, glaube ich, so ziemlich jeden Fernsehvorspann einer Serie aus den 80er Jahren jetzt gerade frisch noch dazugekommen, alle möglichen Zeichentrickserien, die wir alle kennen, so die so vielleicht 30 plus sind vom Alter her, eingestellt. Und das ist ziemlich witzig, sich da einfach mal durchzuklicken. Alexa dachte kürzlich, ich hätte irgendwie eine CD aufgetan mit dem größten Fernsehhits der letzten 30 Jahre. Und das sind alles verlinkte Videos bei uns aus dem Forum. Also insofern, wenn ihr da mal Spaß dran habt und mal nicht skeptisch wissenschaftlich unterwegs sein wollt, könnt ihr euch gerne den Bereich auch anschauen. Und wenn euch dann noch gute Serien einfallen oder irgendwas, stellt es ins Forum ein. Der Aufruf besteht, diskutiert mit uns. Das ist so eine kleine Community bisher. Aber wir sind natürlich immer froh, wenn sich neue Leute auch im Forum einloggen, sozusagen. Ja, Alexa, dann würde ich sagen, passend zum Thema der Woche aus dem Bereich Kryptozoologie hast du ja auch eine Story der Woche rausgesucht. Und naja, zumindest geht es um Meeresbewohner. Ja, immerhin, wir bemühen uns ja schon auch immer, dass das passt. Und dann würde ich sagen, leiten wir jetzt mal erstmal zunächst über zur Story der Woche, bevor wir dann uns mit den Ungeheuern der Tiefe beschäftigen werden. Die Story der Woche. Ja, die Story der Woche handelt diesmal von der verheerenden Tsunami-Katastrophe. Jeder erinnert sich noch an Weihnachten 2004. als ausgelöst durch ein Seebeben im Indischen Ozean der gesamte asiatische Raum und bis hin nach Ost- und Südostafrika von einer verheerenden Flutwelle verwüstet wurde. Im Zuge dieser Flutwelle wurden Tausende von Fischen an die Strände gespült, waren verendet und kurz danach tauchten im asiatischen Raum Warnungen auf, dass die Bewohner dort und auch natürlich durch den Export bedingt, Bewohner von Amerika, Europa etc., keine Fische mehr essen sollten, beziehungsweise überhaupt keine Meerestiere, da diese vergiftet seien durch einen tödlichen Virus, der sich Sulicam nennt. Und wie soll dieser Virus in die Tiere gekommen sein? Gibt es da irgendwie eine Angabe drüber? Da gibt es keine Angabe, aber die Behörden haben massiv gewarnt, Meeresgetier zu verzehren, denn die Tiere seien nicht nur ausgelöst durch die Flutkatastrophe gestorben, sondern auch eben an diesem Virus und der Verzehr würde eben zur Infektion führen. Mhm, interessant. Bei der Gelegenheit vielleicht nochmal einen Hinweis, der so ganz aus der Art schlägt, der mir aber doch auch am Herzen liegt. Wir haben die Tsunami-Flugkatastrophe jetzt ja dran gehabt, die damals natürlich eine Spendenwelle auch nach sich gezogen hat. Wir erinnern uns an Haiti, an die schreckliche Katastrophe dort und jetzt aktuell an die desaströsen Zustände in Pakistan. Und diejenigen von euch, die unsere Homepage vielleicht etwas intensiver auch betrachten werden, vielleicht gemerkt haben, dass derzeit der Spendenknopf, den es auf der Seite gab, der ja auch im Forum kommentiert worden ist, nicht mehr vorhanden ist. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung von Alex und mir, die wir getroffen haben, weil wir im Moment natürlich sagen, wir finanzieren Huxilla aus eigener Tasche, aber und wären froh, wenn wir da irgendwie Finanziers finden würden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das Leid in Pakistan im Moment anschaut, kann ich eigentlich nur sagen, wenn einer einen Euro über hat, dann bitte nicht für irgendeinen Blödsinn in Anführungsstrichen wie Huxilla spenden, sondern ab nach Pakistan mit dem Geld, denn da sind wirklich eine fast nicht zählbare Menge von Menschen, ein unfassbar großes Gebiet vom Leid betroffen. Und vor diesem Hintergrund war mir einfach nicht mehr wohl, danach irgendwie aktiv nach Spenden zu fragen für unser Projekt. Und ich habe im Forum da auch nochmal ein betreffendes Posting gemacht. Also ich will mich nicht bereichern und kann das auch gar nicht für gut heißen. Ich sitze hier im gemütlichen Münster in meiner Wohnung mit zwei Katzen, die um mich rumgeistern. Und mir geht das gut genug und für Huxler greife ich auch gerne mal in die Tasche. Also wenn ihr einen Euro über habt, schickt den ruhig nach Pakistan, die Leute da unten können es wirklich gut gebrauchen. Und irgendwann werde ich den Spendenknopf mal wieder aktivieren, so heimlich, still und leise. Aber im Moment halte ich das für nicht angebracht, das zu tun. Das vielleicht nochmal so als Kommentierung. Und weil du auch gerade den Tsunami angesprochen hast, Alexa, wollte ich das nochmal kurz erwähnt haben. Ja. So. Nach diesem Wort zum Sonntag oder Wort am Sonntag, vielmehr, wenn ich auf die Veröffentlichung schiele, wann der Podcast erscheinen wird, kommen wir jetzt also zu dem von euch gewählten Wunschthema, nämlich der Kraken, die Riesenkrake. Und allein dieser Titel, Alexa, hat jetzt in der Recherche schon dazu geführt, dass wir sagen, da müssen wir gleich erstmal genau differenzieren. Aber das machen wir natürlich im Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, mit über 29% der Stimmen ist Kraken als Thema gewählt worden für unseren Podcast heute als Thema der Woche. Hat Alexa und mich, hatten wir schon letzte Woche gesagt, ein bisschen überrascht, weil wir persönlich nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass das Thema der Woche wird. Ich persönlich hatte so ein bisschen in Richtung Nessie gestielt und hatte gedacht, na, das könnte ein Thema sein, wo die sagen, komm, das sollen die Skeptiker nochmal beleuchten. Aber ihr habt euch anders entschieden. Und ja, Alexa, ich würde sagen, du machst mal vielleicht so jetzt nach dieser Einleitung zur Abstimmung mal die Einleitung zum Thema Kraken, Riesenkrake. Und dann räume ich mal das Feld für dich und dann mach uns mal schlau, was das Thema angeht. Ja, um zuerst mal die Märchentante zu spielen sozusagen. Wenn wir an Riesenkraken denken, dann denken wir natürlich als allererstes an die Szene aus Pirates of the Caribbean, als ein gigantischer Krake ein Piratenschiff angreift und das Schiff mit seinen Fangarmen umschlingt und schließlich sogar als Höhepunkt der ganzen Sequenz mit einem gewaltigen Schlag eines solcher Arme in zwei teilt und das Schiff untergeht. Man stelle sich das auch nur mal vor, man ist auf einem Schiff unterwegs auf den unendlichen Weiten des Ozeans, ist der Natur vollkommen ausgeliefert und beginnt natürlich auch auf jedes kleinste Zeichen von Gefahr zu achten, das im Verzug sein könnte. Dann entdeckt man in einiger Ferne etwas, das ausschaut wie ein Schiffswrack und nähert sich dann, um eben das Wrack zu untersuchen und merkt plötzlich, dass es sich gar nicht um Holzüberreste handelt, sondern um ein riesiges Tier, das auf einmal mit seinen Armen eben das Schiff umklammert. Wenn man dieses Tier mit seinen Harpunen angreift, dann merkt man, dass es zu weich ist, als dass die Harpunen Halt finden könnten und sie richten keinen Schaden aus, ebenso wenig wie Kanonenkugeln. Schließlich greift man zur Axt und hackt einen solcher Arme ab. Und das Tier verschwindet schließlich wieder in der Tiefe. Du hast die riesigen Augen vergessen, die einen die ganze Zeit dabei starr anschauen. Genau, und glutrot leuchten, jawohl. Genau, wenn ich kurz einhaken darf, du bist ja schon wieder von der Moderne völlig versaut. Also wenn ich an Riesenkrake denke, in meiner Position als alter Sack, dann denke ich natürlich zuallererst an die wunderbare Disney-Verfilmung von 20.000 Meilen unter dem Meer, wo natürlich die Nautilus, das Schiff, wobei es da ja auch ganz nett ist, dass Nautilus ja eigentlich auch ein Kopffüßler ist, das man nur am Rande, von einem Riesenkraken angegriffen wird und Captain Nemo ja fast quasi drauf geht, aber Ned Land ihn dann doch mit dem Abhacken eines Armes, also das ist auch ein ähnliches Motiv wie das, was du geschildert hast, dann ja letztendlich rettet und erst dann, nachdem der Arm abgehackt ist, der Riesenkrake von der Nautilus und Captain Nemo ablässt. Da sagst du was ganz Interessantes, denn Jules Verne hat sich tatsächlich von den ersten Meldungen und Sichtungen solcher Tiere inspirieren lassen und ganz konkret von einer Begegnung, die tatsächlich sich im Jahre 1861 zugetragen hat hat dann hinterher eben sehr lang und breit in seinem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer von dieser Begegnung berichtet. Und ja, liebe Leute und Freunde von Huxilla, was wir definitiv sagen können, ist klar, es gibt Riesenkraken, da brauchen wir gar nicht kryptozoologisch dran gehen. Es gibt diese Wesen, die im Meer existieren und ja, das wird den einen oder anderen überraschen, aber es gibt riesige Kopffüßler, die existieren und die Saugnäpfe haben, die offensichtlich die größten Augen im Tierreich haben. Und die auch durchaus mal ein Beiboot eines alten Walfängerschiffes schon mal attackiert haben. Richtig. Was man eben nur machen muss, ist eine richtige Begriffsbestimmung, wenn man über diese Tiere spricht. Denn da gibt es durchaus ganz verschiedene, die man auch nicht in einen Topf werfen sollte. Genau. Du hast übrigens jetzt gerade so diese Pause. Ich hatte jetzt gerade so... Ich wollte die Pause noch ein bisschen länger machen und habe mir gerade so unseren letzten Hörer vorgestellt, die sagen, nach 11 Folgen skeptischer, wissenschaftlicher Betrachtung von Themen drehen sie jetzt durch und haben irgendwelche Drogen genommen. Also, Alex hat gerade schon gesagt, nur Kaffee. Oh ja, ich bin ja wieder am Arbeiten, wie ihr wisst, und Kaffee ist meine Droge. Nein, es gibt tatsächlich Riesenkraken und da geht's aber schon los. Also wir haben mal heute die Einleitung zum Thema der Woche ein bisschen emotionaler gestaltet. Und danach nur noch wissenschaftlicher. Danach nur noch wissenschaftlicher. Ein bisschen emotional bleiben wir vielleicht auch noch bei der einen oder anderen Geschichte. Aber was ganz wichtig ist, es gibt im Prinzip zwei Tierarten, zwei Tiere, die letztendlich zu dieser Legendenbildung des Kraken, des Riesenkraken beigetragen haben. Und die Tiere sind sehr unterschiedlich eigentlich in ihrem Aufbau. Und es gibt zum einen einfach den pazifischen Riesenkraken. Das ist ein Oktopus und wir müssen da auch in unserem Forum einige Fotos nochmal dann platzieren von den Tieren, damit man das sauber hinkriegt. Also Paul, den wir ja auch schon behandelt haben, war ein Oktopus, zwar kein pazifischer Riesenoktopus, aber ein Oktopus. Und die Tiere haben letztendlich 8 Fangarme, die kreisförmig um den Körper angeordnet sind und die auch durch noch so einen Hautlappen verbunden sind. Also wirklich so ein klassischer Oktopus, wie man ihn sich vorstellt. Der ist schon ziemlich groß und kann um die 7 Meter groß werden im Radius sozusagen und bis 45 Kilo wiegen, was schon nicht so sonderlich klein ist. Oder sagen wir mal so, 4 Meter Radius ist keine Seltenheit. Keine Seltenheit. Ja. Und es gibt in Seattle offensichtlich in einem Aquarium ein fast 7 Meter großes Exemplar. Mhm. Ob das jetzt dann die Regel ist oder ein besonders großes Exemplar, weiß man nicht. Und das zweite Tier, über das wir natürlich reden müssen in der Debatte um den Riesenkraken, und das ist auch so ein Tier, was unter Umständen vielleicht sogar vor dem pazifischen Riesenkraken zur Legendenbildung beigetragen hat, oder Sagenbildung, ist der sogenannte Riesenkalmar. Und Architeutes dux ist eine dieser Riesenkalmar-Gattung, und die haben einen großen Unterschied. Der Körper von Riesenkalmaren ist eher länglich und endet sogar fast in einer fast Flossenform. Und der Kalmar hat 8 Fangarme, die gleich lang sind, und nochmal 2 gesonderte Langarme, die nochmal deutlich länger sind. Das heißt, ein Kalmar hat insgesamt 10 Arme, von denen 2 deutlich verlängert sind. Und die Riesenkalmare werden offensichtlich sogar noch größer als der pazifische Riesenoktopus. Im Deutschen ist das Problem, dass sehr ungenau übersetzt wird. Also im Englischen gibt es sozusagen den Begriff Kraken zum einen als diesen. Wobei man einwerfen sollte vielleicht an dieser Stelle, dass das Wort Krake aus dem Norwegischen stammt und eigentlich Baumstamm mit Wurzeln bedeutet. Genau, was offensichtlich so eine Beschreibung der Form der Tiere dann ist. Und das Problem, was so ein bisschen existiert, ist eben, dass im Englischen vom Kraken werden insgesamt alle riesigen Kopffüßer mit bezeichnet. Und dann gibt es im Englischen die Unterscheidung in Giant Squid, das ist eben der Riesenkalmar, und in Giant Octopus, und das ist der Riesenkraken. Und da geht schon los. Genau, also die Amerikaner sagen halt Octopus, und da ist es bei uns schon der Krake. Und wenn man dann an die Riesenkraken denkt, dann vermischen sich die Begrifflichkeiten manchmal. Also das muss man mal so ein bisschen zunächst mal differenzieren. Nichtsdestoweniger haben beide Tiere mit Sicherheit zur Legendenbildung beigetragen. Und was ganz früher oft geglaubt wurde und was die Seemänner sich vorgestellt haben, insbesondere die Walfänger, die auf ihren Walfangschiffen unterwegs waren und zum Beispiel Pottwale gejagt haben, ist, dass es offensichtlich riesige Kraken geben muss, die in der Tiefsee auf der Jagd nach Pottwalen gehen und es also unter dem Meer oder in der Meeresoberfläche in großer Tiefe, also gigantische Kämpfe zwischen riesigen Krakenwesen, also ich benutze einfach mal die Terminologie Krake für die Sendung, und großen Pottwalen gegeben hat. Und Alexa, wie sind die darauf gekommen? Man ist darauf gekommen, weil man natürlich durch die Walfängerei Pottwale oder überhaupt Wale entdeckt hat, die fürchterlichen und zwar auch riesige kreisrunde Narben trugen. Und man hat sich eben vorgestellt, dass diese Narben von den Saugnäpfen der in Anführungsstrichen Kraken stammten und die teilweise wirklich Durchmesser hatten, die wirklich nicht mehr von dieser Welt waren. Und man hat sich dann das entsprechende Tier, genau, Suppenteller groß, man hat sich dann das entsprechende Tier vorgestellt und gedacht, mein Gott, das muss ja so groß wie eine Insel sein. In jüngster Zeit hat man eher die Ansicht, dass diese Wale schon als Jungtiere von Kalmaren, also nicht unbedingt von Kalmaren angegriffen worden sind, aber mit Kalmaren gekämpft haben. Und die Narben sind dann einfach im Laufe der Zeit mitgewachsen und haben so diese unglaublichen Ausmaße erreicht. Genau, denn die Geschichte ist eher umgedreht. Offensichtlich gehören die Riesenkalmare zur Nahrung der Walfische. Und der Walfisch ist offensichtlich auch einer der wenigen Fressfeinde, die Kalmare haben. Und wenn der Wal dann eben einen Kalmar fressen will, wehrt er sich natürlich dabei und fügt dann dementsprechend dem Wal diese Verletzungen zu. Was ich ganz, ganz interessant finde, wenn ich das kurz dazwischen schieben darf, ist, dass 6 Jahre nachdem der Roman Moby Dick erschienen ist, nämlich im Jahre 1851, Und der Roman Moby Dick beschreibt auch den Angriff eines Riesenkraken wiederum auf ein Schiff. Das erste Exemplar eines Riesenkalmars wissenschaftlich dokumentiert wurde. Und zwar wurden Überreste in Jütland angespült. Mhm. Und der dänische Naturforscher Japetus Stentrup hatte diese Überreste gefunden, nämlich einen Schnabel und eine Handvoll Saugnäpfe, und hat diese untersucht und hat schließlich der Gattung Riesenkalmar seinen Namen gegeben oder ihren Namen gegeben und hat eben die Bezeichnung Architeutis gewählt, was so viel wie Urkalmar bedeutet. Mhm, genau. Und was auch zur Legendenbildung dann beigetragen hat, war die Tatsache, dass man dann natürlich in Walmägen auch die Überreste dieser Riesenkalmare gefunden hat, und insbesondere die Schnäbel. Also die Kalmare haben ja quasi an ihrer Mundöffnung so eine Art Papageienschnabel, so sehen die auch wirklich in der Tat fast aus. Aus Chitin, interessanterweise. Aus Chitin, genau. Und also die Paarung von den Narben und den Schnäbeln, die dann gefunden worden sind, haben natürlich dann bei einer langen Fahrt, die waren auf See, da war wenig los, ansonsten, das war ein hartes Leben, und da hat man sich dann offensichtlich abends Geschichten erzählt, zu den Übertreibungen unter Umständen geführt, die dann dazu geführt haben, dass man irgendwann sagt, es gibt riesige Krakenwesen, und gerade unten kämpft dann eine Krake mit einem Pottwal. Und das hat offensichtlich zu der Legendenbildung und Sagenbildung rund um die Riesenkraken in hohem Maße beigetragen, auf alle Fälle. Und was ganz wichtig ist heute, also man hat ja heute einige Exemplare von Riesenkalmaren oder auch dem pazifischen Riesenoktopus gefunden. Und gerade beim Kalmar ist das Problem, jeder möchte natürlich das größte Exemplar dann gefunden haben, ist die extreme Dehnbarkeit der Fangarme, des Gewebes der Kalmare. Und im Prinzip sind die Tiere ja in zwei Teile aufgeteilt, einmal in einen Mantel, in dem sich die inneren Organe des Tieres befinden, und dann eben der Kopf mit den Fangarmen. Und der Mantel ist nicht ganz so dehnbar wie die Fangarme. Und die Fangarme muss man sich offensichtlich, ich habe sie auch noch nicht in den Händen gehabt, aber die Berichte sprechen davon, fast so Gummicharakter haben und also sehr, sehr, sehr dehnbar sein. Das ist natürlich klar, dass wenn ein Tier, was, sag ich mal, 10 Meter lang ist, und ich ziehe ordentlich an den Arm und kriege dann nochmal 6 Meter mehr raus, dass das Tier dann eben 16 Meter groß ist. Also es gibt ein Beispiel, was zitiert wird, wo das Tier 18,3 Meter dann nach Angaben groß gewesen sein soll. Und wenn man dann so ein bisschen runterrechnet, stellt man fest, naja, wahrscheinlich war es dann doch eher 10 Meter groß, weil die Arme so in die Länge gezogen worden sind. Und das muss man auch immer wieder beachten. Und wir haben bei der Recherche auch einige Internetseiten gefunden, die im Prinzip Riesenkalmare und auch den pazifischen Riesenoktopus ganz vernünftig darstellen, die dann aber, wenn es um die Größe der Tiere und das Gewicht der Tiere geht, dann doch dann etwas über die Stränge schlagen. Also die Tiere sind extrem groß, und also ein 10 Meter langer Riesenkalmar, das ist schon ordentlich. Macht mal den Spaß bei euch im Garten oder sonst wo, mal 10 Meter abzumessen, und stellt euch mal hin oder legt euch mal hin und guckt mal, wie viel länger das Tier ist. Also ich möchte einem derartig großen Tier nicht begegnen unter Wasser. Das reicht mir dann auf alle Fälle aus, und dann muss der nicht noch größer sein. Also das auch nochmal als wichtiger Hinweis, was die Größen der Tiere angeht. Ein Faktor, warum uns diese Tiere so lange verborgen geblieben sind, ist sicherlich die Tatsache, dass sie in großen Tiefen leben. Also oft sagt man, trifft man sie in 300 Metern Tiefe an. Andere Angaben sprechen aber eher von 500 bis 1000 Meter Tiefe. Und erst eigentlich mit Beginn der Tiefseefischerei und auch der Fischerei in der Tiefsee mit Schleppnetzen werden immer häufiger solche Tiere gefunden, gefangen und können dann eben auch untersucht werden. Genau, weil man vorher in der Tiefe gar nicht unterwegs war. Ja, jetzt haben wir sehr emotional und auch sehr umfassend berichtet. Also was übrigens in der Tat stimmt, das kann man nochmal sagen, ist, dass offensichtlich tatsächlich der Riesenkalmar die größten Augen besitzt im Tierreich. Wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, die riesigen Augen, die einen anstarren. Also es ist in der Tat so, dass offensichtlich Riesenkalmare sehr, sehr große Augen haben, und man hat inzwischen, es gibt ein japanisches Forscherteam, was also auch schon Riesenkalmare in freier Wildbahn filmen konnte. Und die haben festgestellt, dass sie sehr aktiv jagen. Also es gab über die Verhaltensweise der Riesenkragen verschiedene Theorien. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, die sind eher passiv. Lassen ihre Fangarme, insbesondere die beiden verlängerten Fangarme ins Wasser hängen, und wenn dann ein Fisch vorbeischwimmt, dann reagieren sie erst. Und dem scheint nicht unbedingt so zu sein, sondern die Riesenkalmare scheinen sehr aktiv auf der Jagd auch zu sein. Und vielleicht auch ein Faktor, der ganz interessant ist und was recht beachtlich ist: Man glaubt, dass die Riesenkalmare insbesondere eine Lebensspanne von 3 bis 5 Jahren nur haben. Und wenn man sich jetzt ausrechnet, dass ein Tier 10 Meter groß ist, kann man sich vorstellen, wie schnell so ein Riesenkalmar wachsen muss, wenn er insgesamt eine Lebensspanne von nur 5 Jahren hat. Und man hat auch schon erste Polypen, so vermutet man, gefunden von Riesenkalmaren, also quasi Babykalmare, die Größen von 2 Zentimetern haben. So, und dann muss man sich vorstellen, aus so einem 2 Zentimeter großen Tierchen, was schon fast im Bereich des Plankton sozusagen anzusiedeln ist, wird irgendwann ein 10 oder vielleicht auch 12 oder 13 Meter großes Tier. Also dem kann man beim Wachsen zugucken. Offensichtlich muss das so tatsächlich so sein. Über die Fortpflanzung gibt es eher Spekulationen. Da haben wir einen Bericht gelesen und gesehen, wo gesagt wird, die Eier werden im Mantel sozusagen zu einem Ball mit Gallerte vermischt, und dann trägt das Weibchen diesen Gallertball vor sich her in den Fangarmen. Und es soll so sein, dass Spermapakete vom Männchen in die Arme der Weibchen injiziert werden, und durch chemische Prozesse werden dann diese Spermatozoen aus den Fangarmen herausgelöst und wandern dann in diesen Gallertball hinein, und dann wird dieser Ball irgendwann losgeschickt und daraus entstehen dann eben die kleinen Polypen. Das ist aber noch viel Spekulation, das ist nicht wirklich belegt. Dafür weiß man dann doch noch zu wenig von diesen Wesen in freier Wildbahn. Und es wird mit Sicherheit spannend bleiben, und man wird schauen müssen, ob es gelingen wird, weiterhin Tiere in freier Wildbahn ja zu finden, zu beobachten und dann dementsprechend darüber mehr zu erfahren. Oft zitiert und auch wieder gesagt, man weiß ja letztendlich mehr über die uns abgewandte Seite des Mondes, unseres Trabanten, als über das, was in der Tiefsee auf unserem eigenen Planeten stattfindet. Und das liegt einfach auch daran, dass die Druckverhältnisse da sehr, sehr stark ist. Da ist kein Licht, und da Dinge zu finden bei der enormen Größe und Masse unserer Ozeane ist eine nicht ganz einfache Geschichte. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Thema bleiben, die Erforschung der Tiefsee. Und ja, auch die Kryptozoologen schielen natürlich immer mit einem sehr interessierten Auge in die Tiefsee, in der Hoffnung, dass dann doch irgendwelche Monster mal gefunden werden, die man ja schon immer wusste, dass sie existieren, und dann doch versucht, nochmal zu beweisen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis: Wer sich über die Sagenbildung zum Thema Riesenkrake näher interessiert, der kann ja auch vielleicht nochmal einen Blick in Homers Odyssee werfen. Auch ein literarisches Beispiel und mit dem Jahr 650 vor Christus ein sehr frühes Beispiel eben für die Schilderung unter Umständen einer Riesenkrake. Also da wird von Skylla und Charybdis gesprochen, die die Meerenge von Messina bewachen oder unsicher machen, je nachdem. Und Skylla wird geschildert als ein Wesen mit schrecklichem Äußeren, 12 Füßen und 6 Köpfen, das sich in einer Felsspalte versteckt mit dem hinteren Teil und dann eben mit den langen Armen nach Essbarem greift und alles an sich reißt, was es nur erwischen kann. Also wer da Lust hat, kann ja auch nochmal Homer lesen. Ja, genau. Und heute sagt man wahrscheinlich, musste also offensichtlich auch eine Riesenkrake vielleicht Inspiration gewesen sein für diese Schilderung, die dort vorkommt. Ja, ich glaube, wir haben euch jetzt mal relativ viele Informationen über die Riesenkrake gegeben. Und offensichtlich ein Tier, was seit Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr ganz in die Sagenwelt gehört, sondern offensichtlich auch schon durchaus in die reale Welt. Allerdings, um das nochmal klar zu sagen, es gibt im Moment zumindest keinerlei Belege dafür, dass es so riesige Exemplare gibt, die also, sag ich mal, einen dreimastigen Schoner in die Tiefe ziehen können, geschweige denn, wer den Pirates of the Caribbean gesehen hat, einen Kraken, der diese Ausmaße hat. Also wir reden tatsächlich von Tieren, die so im Bereich von 10 Meter Länge bei den Kalmaren oder 7 Meter Durchmesser beim pazifischen Riesenoktopus angesiedelt sind und nicht von Tieren, die 50, 60, 70 Meter groß sind. Was nicht heißen soll, dass es die nicht unter Umständen gibt, aber da hat man noch keinen Beweis für gefunden. Ja, Alexa, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir noch aufklären, ob es nach dem schrecklichen Tsunami seinerzeit tatsächlich diese Warnung gab, beziehungsweise nicht nur, ob es die Warnung gab, sondern ob die Fische tatsächlich ungenießbar waren, beziehungsweise gefährlich für Menschen waren. Und dann würde ich sagen, wir lösen mal die Story der Woche auf. Die Auflösung. Ja, Alexa, dann sag uns doch mal, was an der Story der Woche dran ist. Ja, tatsächlich ist diese Warnung, von der ich vorhin gesprochen habe, ein E-Mail-Hoax, der kurz nach dem schrecklichen Unglück 2004, nämlich wahrscheinlich Anfang des Jahres 2005, in Asien kassierte und die Leute davor warnt, Fisch oder in irgendeiner Form Meerestiere zu essen. An diesem komischen Virus, der da genannt wird, Sulican, ist natürlich nichts dran. Es ist keiner Gesundheitsbehörde und der WHO nicht oder sonst irgendwem bekannt, dass es so einen Virus gibt. Und erst recht nicht, dass er irgendwie über Fische oder die Aufnahme von Fischen und anderem Meeresgetier verbreitet wird. Dieser E-Mail-Hoax trägt die typischen Zeichen, von denen ich in der ersten Folge von Hoaxilla gesprochen habe. Also das wird ganz hoch aufgehängt. Das ist teilweise mit Bezug auf chinesische Medien, diese Warnung. Und natürlich immer mit der Bitte verbunden, das an alle Freunde, Bekannten und sonst welche Leute zu verbreiten. Tragisch ist das Ganze auch insofern, weil es tatsächlich Auswirkungen gegeben hat durch diesen E-Mail-Hoax, nämlich die Auswirkung, dass die Fischindustrie oder fischverarbeitende Industrie in arge Bedrängnis geraten ist, weil die Leute tatsächlich geschockt waren und Angst hatten und sich gefragt haben, na wer weiß, was da infolge des Tsunamis und durch das Seebeben aus der Tiefe hochgespült worden ist an Mikroorganismen, Viren oder sonst irgendetwas und weniger Fisch gegessen haben. Und man sagt sogar, dass die Fischmärkte teilweise in diesen betroffenen Gebieten 90% Verlust eingefahren haben im Zuge dieser E-Mail. Inzwischen hat sich diese ganze Aufregung natürlich seit mehreren Jahren wieder gelegt, aber das hat zu einer mittleren Krise geführt, als es akut war. Ja, erstaunlich dann, wie Leute solche Notsituationen mit solchen Hoaxes wieder ausnutzen. Bringt mich auch auf diese Hoaxes, die mich immer ganz fuchsig machen. An der Stelle machen wir vielleicht noch ganz kurz den Exkurs zu den E-Mail-Hoaxes, wo es dann um Kinder geht, die Leukämie haben und wo man dann unbedingt Blutspenden machen soll. Und natürlich gibt es mal auch so einen Fall, aber meistenteils sind solche Geschichten wirklich Hoaxes und da wird schamlos irgendwie eine extrem traurige Geschichte vorgeschoben, um letztendlich eine Ketten-E-Mail einfach nur zu produzieren und da Spaß dran zu haben und dazu abzuwarten, wann man dann wieder eine Antwort kriegt. Und da geht mir manchmal wirklich mal, das dann natürlich auch blind macht für die Fälle, in denen dann wirklich vielleicht mal auf diesem Wege um Hilfe gebeten wird, weil sich diese E-Mail-Hoaxes teilweise so einen Anstrich von Öffentlichkeit geben, dass man sie nicht mehr wirklich gut von tatsächlichen Fällen und Hilfegesuchen unterscheiden kann. Das ist ganz fatal. Ja, die Verfügbarkeit der modernen Medien macht es natürlich auch besonders einfach, irgendwie Mailköpfe aufzusetzen, die dann offiziell aussehen oder andere Dinge zu tun. Und das Ja, ist dann ärgerlich und das ist natürlich auch schade in so einer Situation, wo eh schon Not herrscht, wenn wir auf den Tsunami nochmal zurückkommen, dass da dann da nochmal reingehackt wird. So, muss sich der Hoaxmaster nochmal ganz kurz drüber aufregen. Ja, Alexa, erstaunlicherweise ist die Zeit quasi schon wieder rum für die heutige Ausgabe. Ich möchte aber am Ende dieser Sendung euch nochmal darauf auffordern und darum bitten, wenn ihr Themenvorschläge für Ruxilla habt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr einfach nur sagen wollt, ich finde euch nett, ich höre euch im Auto auf dem Weg zur Arbeit, ich mache gerade ein Auslandssemester irgendwo und bin froh, wenn ich deutsche Stimmen mal höre, weil ich hier kein deutsches Radio und kein deutsches Fernsehen habe. Also wenn ihr uns irgendwas mitzuteilen habt, setzt euch hin, schreibt uns eine E-Mail an info@ruxilla.de. Wenn ihr sagt, das Thema fand ich ganz toll, aber ihr habt mir viel zu wenig darüber erzählt, ich will viel, viel mehr davon wissen, ja, genau. Gibt's da nicht noch mehr, teilt uns das mit und wenn ihr sagt, ich finde euch total doof, dann werdet ihr euch wahrscheinlich nicht die Mühe machen, eine E-Mail zu schreiben, aber auch das könntet ihr theoretisch tun. Und ansonsten kommt ins Forum, diskutiert dort mit uns. Alex und ich sind da wirklich häufig und wir haben ja mit einigen Leuten da auch schon einen regen Austausch. Und das einfach nochmal als Hinweis, info@ruxilla.de, da könnt ihr ganz viel loswerden, schickt uns eure Audiodateien, eure Wünsche. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir haben auch noch eine Liste, die ist relativ lang. Lang und wird jeden Tag länger und je mehr Leute irgendwie Ruxilla hören, desto mehr Input bekommen wir auch. Und diejenigen von euch, die uns gerne hören, können beruhigt sein, das geht noch mächtig lange so weiter. Und den anderen sei gesagt, so schnell werdet ihr uns nicht los. Hihihi, ganz genau. Und wir haben auch schon einen neuen Themenschwerpunkt geplant, aber das dauert noch ein bisschen, bis wir den auch offiziell ankündigen. Und jetzt habe ich hier gerade eine kleine Skeptik-Cat, die extrem schmusen will. Das machst du neuerdings immer, wenn ich die Sendung aufnehme. Ja. Kriegt zu wenig Beachtung. Ich glaube, die kriegt zu wenig Beachtung. Deswegen würde ich sagen, ich kümmere mich jetzt mal ein bisschen um meine kleine Skeptik-Cat hier, um die kleine Marys, die auf mir massiv herumklettert. Die beißt sowieso gleich ins Mikro. Und wünsche euch allen eine schöne Woche. Macht's gut, bis zur nächsten Woche und wie immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gbup.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Hade. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.